want us to continue with this message. Der Herr will, dass es weitergeht mit dieser Botschaft. Because a lot of people they started with Christ. Und viele haben mit Christus angefangen. But so many could not follow with Christ. Aber konnten es mit Christus nicht zu Ende and bringen. So many could not end with Christ. That today he wants us to know where our focus should be. Er will, dass wir wissen, wo unser Fokus liegt. You know, if you take your focus away from him, wenn du deinen Fokus von ihm wegnimmst, he's dead. Ist das tödlich. Amen. Amen. He wants our focus to be on him. Er will, dass unser Fokus auf ihm liegt. That we should not depart from him. Dass wir uns von ihm nicht entfernen. The world is evil. Die Welt ist bösartig. But he came to deliver us from the present evil world. Aber er kam, um uns von dieser gegenwärtigen bösen Weltzeit zu befreien. And we are to see him only. Und wir sollten nur ihn sehen. And continue in him und only. In ihm allein weitermachen. On Sunday we were in Genesis 25. Am Sonntag waren wir bei 1. Mose 25. Today we will continue with we will start with there and continue with there also. Praise the Lord. Halleluja. In verse 27 of Genesis 25. 1. Mose 25, Vers 27. And the boys grew, and Esau was a cunning hunter, a man of the field. And Jacob was a plain man, dwelling in tents. Verse 28. And Isaac loved Esau, because he did eat of his vine, venison. But Rebecca loved Jacob. Praise the Lord. Hallelujah. Here there are a lot of things the Lord wants us to see here. Es gibt viele Dinge, die der Herr hier uns zeigen will. You know, this family. Diese Familie. It's a family that we are to learn a lot from. Es ist eine Familie, von der wir viel lernen können. You see, one, the mother, the father loved the senior son. Der Vater liebt den älteren Sohn. And the mother loved the junior one. Die Mutter liebt den jüngeren. You can see that this family is divided. Du siehst, diese Familie ist getrennt. You know, and if family is divided, wenn eine Familie Jesus getrennt said, that family cannot stand. Kann diese Familie nicht bestehen. Das sagt Jesus. Praise the Lord. Halleluja. Amen. If a family is divided, wenn eine Familie getrennt ist, the family cannot stand. Kann die Familie nicht standhaft bleiben. That's what Jesus said to us. Das ist das, was Jesus zu uns sagt. And we are Jesus is not the head. The family is going to be divided. Und wo Jesus nicht der Kopf ist, dort wird die Familie gespalten sein. It's only Jesus that can make the family to be one. Und Jesus kann die Familie vereinigen. You see, Jesus himself, he is Spirit. Jesus ist Geist. He said, "My word." Meine Worte. The word that I speak unto you. Die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. And he is the word. Und er ist das Wort. And the word that is spirit and life is Christ himself. Und das Wort, was Geist und Wahrheit ist, das ist Jesus Christus. Let us go to John 6:63. Johannes 6. 63. Jesus talks about the spirit and the flesh here. Jesus spricht über den Geist und das Fleisch. Praise the Lord. Halleluja. Everything, whatever in anything we do or whatever decision we take, we should always allow our decision to come from the spirit. Wir sollten immer zulassen, dass unsere Entscheidung vom Geist kommt. And not from the flesh. Nicht vom Fleisch. You see, the decision should not come from the flesh. Die Entscheidung sollte nicht vom Fleisch kommen. Our motive should not be of the flesh. Unser Motiv sollte nicht vom our Fleisch kommen. Our value should not be of the flesh. Das, was wir wertschätzen, sollte nicht vom Fleisch kommen, sondern vom Geist. Jesus, his focus was so much of the spirit. Jesus hatte seinen Fokus auf dem Geist. We are born into the world of the spirit. Sind geboren in die Welt des Geistes. I'm not into the world of the flesh. Und nicht in die fleischliche Welt. You can never function in the spirit world if you are of the flesh. Du kannst nicht in der geistlichen Welt funktionieren, wenn du fleischlich bist. Praise the Lord. Halleluja. You have to learn to live in the spirit world. Du musst lernen, in der geistlichen Welt zu leben. Amen. Amen. In John 6:63. Johannes 6:36. 63. Jesus says, he said, it is the spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Praise the Lord. Hallelujah. You see, here he's telling us the difference between the spirit and the flesh. Was ist der Unterschied zwischen Geist und Fleisch? That we are to live in the spirit. Wir sollen im Geist leben und nicht im Fleisch. Our decision should come from the spirit. Unsere Entscheidung soll and not from the flesh. You see, everything, all our going, our coming, it should be of the spirit. Alles, was wir tun, sollte vom Geist kommen. Praise the Lord. Halleluja. The flesh family profited nothing. Die fleischliche Familie nutzt gar nichts. You know, including the flesh family. You see, here Jesus talk about the flesh. Jesus spricht über das Fleisch. You see, flesh. When you are talking about the spirit and you are talking about the flesh, these two, you see, they occupy everything, all area in our life. Diese Fleisch und Geist umgeben alle Bereiche unseres Lebens. You see, they occupy all areas in our life. Sie umgeben alle Bereiche unseres Lebens. You see, you are, once you are talking about flesh, you see, you're, whatever you do, you are going to choose to live or to do things in the spirit or in the flesh. Ob du Dinge im Geist oder im Fleisch tust. And your family is going to be of the spirit or of the flesh. Deine Familie wird entweder vom Geist oder vom Fleisch. You see, your marriage is going to be of the spirit or of the flesh. Und vom Geist oder vom Fleisch. Your relationship with your children is going to be of the spirit or of the flesh. Deine Beziehung mit deinen Kindern wird entweder vom Geist oder vom Fleisch. You see, your relationship with your wife. He's going to be of the spirit or of the flesh. Vom Geist oder vom Fleisch. Example. You know, if you love your wife because she's so beautiful. Wenn du deine Frau liebst, weil sie so schön ist. That is flesh. Das ist fleischlich. We love our wife because she is a child of God. Wir lieben unsere Ehefrauen, weil sie ein Kind Gottes ist. You see, we love our children, you see, not because they are so clever in the school. Nicht, weil sie intelligent sind. It's not because they are going from one promotion to another. Weil sie von Beförderung zu Beförderung. It's not because they receive big money. Weil sie großes Geld. Or they are feeding the family. Die Familie. They are the breadwinner. You see, it's not. You see, that is flesh. Das ist fleischlich. But loving the children should be because of Christ. Aber die Kinder zu lieben sollte wegen Jesus Christus. You see, you see their relationship with Christ and not relationship with money. Du siehst ihre Beziehung mit Christus, nicht ihre Beziehung mit dem Geld. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He said, it is the spirit that quickeneth. Es ist der Geist, der lebendig macht. The flesh profited nothing. Das Fleisch nützt nichts. You know, the flesh family. Die fleischliche Familie. Is programmed for destruction. Das ist die Zerstörung vorprogrammiert. It's like a time bomb. Das ist wie eine Zeitbombe. If the family is of the flesh. Die Familie vom Fleisch ist. It's a matter of time. Es ist eine Frage der Zeit. They are the wicked. Sie sind die Bösen. You see, the wicked, the family of the flesh is the wicked. The Bible calls them the wicked. Ist die bösartige Familie. He said, don't admire them. Wir sollen sie nicht bewundern. Let's go to Psalm 37 and see something there. Let us quickly go there. Psalm 37. There are lots of, they are written all over so many places in the book of Psalm and Proverbs. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 1 of Psalm 37. He said, "Afraid not yourself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity." You know, he's telling you, don't look at those in the flesh. Schau auf die, die im Fleisch sind. Don't admire the family of flesh. Suche nicht nach der fleischlichen Familie. You see, the family that live, that are They are the evil doers. Und sie sind die bösen Übeltäter. The family of the flesh. Die Familie vom Fleisch. The family that you know is there is not their decision never come from the spirit. Ihre Entscheidung kommt niemals vom Geist. The spirit of Christ. Vom Geist von Christus. You see, Christ is not everything for them. Christus ist eben nicht alles. Themselves is everything for them. Sie sind sich selbst. He said, "Feed not yourself because of them." The evil doers. Die Übeltäter. Those that will love their children because their children are clever. Ihre Kinder lieben, weil ihre Kinder. They call their children their lives. Sie nennen ihre Kinder ihr Leben. And not Jesus their life. Jesus ist nicht ihr Leben. You know, your children cannot be your life and Jesus your life at the same time. Deine Kinder können nicht dein Leben sein und gleichzeitig Jesus. You see, you choose between them. Du musst entscheiden. Praise the Lord. Halleluja. You see, your husband, your wife, or friends cannot be your life. And Jesus, your life at the same time. Dein Ehemann kann nicht dein Leben sein und Jesus Christus kann nicht gleichzeitig dein Leben sein. You see, you choose between them. Du musst dich entscheiden. Jesus said, you cannot serve God and Mammon. Jesus sagt, du kannst nicht Gott und den Mammon. You see, you can't call friends your life. Du kannst nicht Freunde or your job your life. Oder deine Arbeit. Or your, you see, whatever it is, your beauty oder your life. Schönheit dein Leben. Whatever it is, your life and Jesus, your life at the same time. Was immer mit Jesus dein Leben ist. You choose one after the two. Du musst dich für eine Sache entscheiden. Praise the Lord. Halleluja. You see, feed not yourself because of evildoers. Evildoers are, you know what do we do what do, those we call evildoers today. We see them, those that steal, those that lie, those that commit sin. What the world calls sin. Wir glauben, dass die Leute, die Sünde begehen, die Diebe, die Lügner, die Räuber, dass das die Übeltäter sind. Whoever rejects Jesus and evil doer. Aber wer Jesus Christus verweigert, das ist der Übeltäter. You see, once you ignore him, continue ignoring him, you are an evil doer. Dann bist du ein Übeltäter. No matter how good you may be. Egal wie gut du bist. No matter how perfect you want to be. Egal wie vollkommen du bist. How you adopt children and help people. Wenn du Kinder adoptierst und Menschen. You see, spending money on people. Geld über Geld. You are an evil doer. Für Leute. Aufgibst, Leute spendest, du bist dennoch ein Übeltäter. You see, the world, they are praising you. In die Welt feiert dein Name. Aber sie feiern nicht Jesus Christus. This Christ that died for us. Denn Jesus Christus he should be the one to be praised. Er sollte gepriesen werden und nicht du. Praise the Lord. Halleluja. Free not yourself because of evil doers. Entzürne dich nicht über die Bösen und Übeltäter. Nein, da be. Thou envious because the work because neither be thou envious against the workers of iniquity. Eifere dich nicht über die Übeltäter. You know, sometimes their life looks so beautiful. Manchmal sieht ihr Leben wunderschön aus. And we want to admire them. Wir wollen sie bewundern. You know how they go from one promotion to another. Von Beförderung zu Beförderung. He said, "Don't admire them." Wir wollen sie nicht bewundern. Praise the Lord. Halleluja. The flesh family profited nothing. Fleische Familie nützt nichts. A family that is not of Christ profited nothing. Eine Familie, die nicht von Christus ist, nützt nichts. Decision that is not of Christ profited nothing. Entscheidungen, die nicht von Christus sind, nützen nichts. Praise the Lord. Halleluja. You need a motive that is not of Christ. Ein Motiv, was nicht von Christus desire ist. That is not of Christ. Wünsche, die nicht von Christus profited sind. Profited nothing. Nützen nichts. Jesus said the flesh profited nothing. Jesus sagt, das Fleisch nützt nichts. Verse 2. He said, for this shall soon be cut down. Psalm 37, verse 2. For this shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. Denn sie werden schnell verdorren wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut. You know, all they do is, a lot of them is just education. Alles, was sie tun, ist Bildung. You know, they study and study and study. Sie studieren und sie studieren. Profited nothing. Was bringt ihnen nichts? I thank God for the life. The life Jesus gave to us. Ich danke Gott für das Leben, was er uns geschenkt hat. That is not about what I can achieve. It's what he has achieved for me. Das ist nicht, was ich erreiche, sondern das, was er für mich erreicht hat. Praise the Lord. Halleluja. It is not what I can achieve. I don't need to struggle, labor, and to get whatever. Ich muss nicht kämpfen, um etwas zu erobern, etwas zu bekommen. Because he's the one that labored. Denn er ist derjenige, der arbeitet. He's the one that did everything. Er ist derjenige, so der that I can have whatever he has given. Damit ich alles haben kann, was er mir gegeben hat. Praise the Lord. Halleluja. For day, verse 2 again. For day shall soon be cut down like the grass. It's a matter of time. Denn es ist eine Frage der Zeit. Not my idea. It's a matter of time. Bewundere sie nicht. Es ist eine Frage der Zeit. It might be so beautiful today. Vielleicht ist es heute so schön. Now wait for tomorrow. Warte bis morgen. Wait for the next day. Warte bis wait for the next week. Next month, you know. Amen. Amen. Then he said, trust in the Lord. Vertraue auf den Herrn. And depend on Jesus. And do good. To do good is dependent on Christ. Und verlasse dich auf Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. Gutes tun heißt sich auf Jesus Christus verlassen. You see, trust in the Lord. Und den Herrn verlassen und sich auf Jesus verlassen. You understand? You see, because he's not just doing good. Nicht nur Gutes tun. He's not just doing good. A lot want to do good. Denn viele wollen Gutes tun. And just pack Jesus on one side. Aber pack Jesus auf Seite. Jesus said, "No one is good." Jesus sagt, niemand ist gut, nur Gott. Praise the Lord. Halleluja. You can remember that man that called him good master. Wenn ich einen Mann erinnern kann, der ihn guter Meister genannt hat. Jesus said, "No one is good." Jesus hat gesagt, niemand ist gut. Except God. Nur Gott. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Amen. We were in John 6:63. Wir waren eben in Johannes 6, 63. Where the Bible said, the flesh profited nothing. Wo Gottes Wort sagt, dass das Fleisch nichts nützt. He said it is the spirit that quickens. Es ist der Geist, der lebendig macht. But the flesh profited nothing. Aber das Fleisch bringt nichts. And we are to know that flesh, anything flesh, is connected to every part of our life. Wir sollten wissen, dass das Fleischliche in jeden Bereich unseres Lebens umfasst. And we are to know that the spirit also is connecting to everything in our life. Aber genauso auch das Geistliche in jedem Bereich unseres Lebens. You see, the decision you take is either spirit or flesh. Die Entscheidung, die du triffst, ist entweder Geist oder Fleisch. You see, it's either of the spirit or flesh. Your entweder vom Geist oder vom Fleisch. Your desire. Deine Wünsche. It's either of the spirit or entweder of the vom flesh. Geist oder vom Fleisch. Your motive. Deine Motive. A family also. Auch eine Familie. There are families of flesh today. Es gibt fleischliche Familien. The family that never see Christ as the head of the family. Eine Familie, die Christus nicht als ihren Kopf hat oder sieht. They see mother as the head of the family. Die Mutter ist der Kopf der Familie. You see, they see father as the head of the family. Der Vater ist der Kopf der Familie. They see, you see, they see themselves as the head of the family. Sie sehen selbst als den Kopf der Familie. As this family of flesh. Was ist die fleischliche Familie? And the Bible said it profited nothing. Und die Bibel sagt, es bringt nichts. But the spirit family. Aber die geistliche Familie. This is the family that see Jesus. Ist Familie, die Jesus als den Kopf sieht. You see, Jesus is not the head of the family. Wenn Jesus nicht der Kopf der Familie ist, Satan will be the head of the family. Wird der Teufel der Kopf der Familie sein. Praise the Lord. Halleluja. Vers 3 again. Trust in the Lord and do good. Psalm 37:1-3. Psalm 37:3. To do good. Is to depend on Jesus. Gutes zu tun ist sich auf Jesus zu verlassen. Once your focus is in Jesus. Denn wenn dein Fokus auf Jesus Christus ist. If your focus is of Christ. Wenn dein Fokus von Jesus Christus ist, wirst du immer Gutes tun. If your focus is of Christ, it's on him. Wenn dein Fokus vollkommen auf ihm liegt. I'm not saying half-half. Nicht zur Hälfte. You will always do good. Wirst du immer Gutes tun. And you will always rejoice. Du wirst dich auch immer freuen. You know why you are While you know, sometimes you are rejoicing, the other time you are not rejoicing. Aber manchmal freuen wir uns, manchmal nicht. Und wisst ihr wieso? Because you take your focus away from Jesus. Weil wir unseren Fokus wegnehmen von and Jesus. And sometimes we put our focus on our mother. Manchmal tun wir unseren Fokus auf unsere Mutter. On our father, our friends, our job, our results. Freunde, auf unsere Arbeit, auf unsere Ergebnisse. I thank God for Christ's kingdom. Aber ich danke Gott für das that is not about my results. Das ist nicht um meine Ergebnisse. This is not about a path of faith. Es geht nicht um bestehen oder nicht bestehen. It is about to have Jesus. Es geht darum, dass ich Jesus Christus habe. That's all I need. Das ist alles, was ich brauche. Praise the Lord. Halleluja. And that's why I'm not afraid of the coming exam. Deswegen habe ich keine Angst or whatever is vor coming. Ergebnissen, vor Prüfungen, vor Hürden. I'm not afraid of anything. Ich habe keine Angst because it's not result ever. Control Jesus. Kein how many of you know that? Ergebnis, Jesus, even go to Ereignis hat Jesus kontrolliert oder überwältigt. He was, you know, Jesus ist nicht zur Schule gegangen, er war ein Tischler. You know, he was able to feed thousands. Er war in der Lage, Tausende satt zu machen. With just two fish. Mit zwei Fischen and five loaves. Und fünf Brotlaiben. He did not need any education. Er hat dafür keine Bildung to gebraucht, be able to do that. Um das zu tun. Praise the Lord. Hallelujah. Parents that are afraid after your results. Aber Eltern, die vom Fleißen sind, immer hinter deinen Ergebnissen. You must pass. Du musst bestehen. You must pass. Du musst bestehen. You must be the head. You already the Kopf sein, aber du bist schon der Kopf, Jesus. Wenn du Jesus Christus hast. Praise the Lord. Hallelujah. All you need to do is tell them I am already the head. Sag ihm, du bist schon der Kopf. Because I have Christ. Weil ich Jesus Christus he habe. He is the head of all principalities and power. Aller Mächte und Gewalten. And he said, the God's head dwell in me. He is in me. The God's head. Und Gott, die Gottheit, sie wohnt in mir. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Sie wohnen in mir. They all live in me. They are is inside me. Sie sind in mir drin. Sie wohnen in mir. I don't need to pursue anything to be rich. Ich muss nichts hinterherjagen, um reich zu werden. I don't need to labor to have victory. Ich muss nicht darum kämpfen, um den Sieg zu because haben. Because I already have victory. Und ich habe den Sieg schon. Praise the Lord. Halleluja. You know, if we can understand the truth, wenn wir die Wahrheit verstehen, never be afraid of anything. Dann werden wir keine Angst haben vor den Lügen. Today the world are all afraid of the future. Denn heute hat die Welt Angst vor der Zukunft. I know the future already. Aber ich kenne die Zukunft. It is the true word of God. Sie ist das wahrhaftige Wort Gottes. Because it is it has been for my past. Denn Gottes Wort war für meine Vergangenheit. It is for my future right now. Es ist für meine Gegenwart. And it is for me tomorrow. Und es ist auch für meine Zukunft. And that's why I know what is going to happen tomorrow. Deswegen weiß ich, was morgen passiert. I know what is going to happen next year. Ich weiß, was nächstes Jahr passieren wird. The word of God. Gottes the true Wort. Word of God. Das wahrhaftige Wort. That the Bible said it never fails. Denn das, die Bibel sagt, das versagt niemals. That live forever. Es lebt ewiglich. Praise the Lord. Halleluja. Verse 3. Then he said, delight yourself also in the Lord, and he shall give you your desire, the desire of your heart. Delight yourself. Vers 4. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. He did not say, delight yourself on your result. Habe nicht deine Lust an deinen Ergebnissen. He did not say, delight yourself on your exam. Deine Lust an deinen Prüfungen. On your study. Oder deinem Studium. Face your study. He did not say, face your study. Du sollst nicht über dein, du sollst dein he said, face dein the Studium Lord. Haben, sondern deinen Fokus auf Jesus Christus. He said, delight yourself in the Lord. Habe deine Lust am Herrn. That's how you have your desire. Your heart desire. Und so haben wir unseren Herzenswunsch. Das, was unser Herz begehrt. Praise the Lord. Halleluja. You continue reading it. There are so many. Rest in the Lord. Ruh dich im Herrn aus. You know, verse 7. Look at verse 7. It says, rest in the Lord. Halte still dem Herrn. And wait patiently for auf ihn. Amen. Amen. I don't need to be in haste. Ich I'm not in haste. In Eile sein. Ich bin nicht in Eile. You know, a lot, there are so much in haste. Und viele sind in Eile. There are so much in haste. Viele sind in Eile. Let it say, you rest in the Lord. Aber wir sollen uns auf den Herrn verlassen. The period we are today is the period of rest. Wir sind in der Zeit der Ruhe. We no longer labor. Wir arbeiten nicht. Well, it's just one labor we have. Wir haben ein Werk, was wir verbringen müssen. That's the labor to depend on Christ. Und das ist das Werk, sich auf Christus because zu verlassen. Everything will be telling you, you are a loser. Alles wird dir sagen, dass du ein Verlierer bist. Even parents will be telling wenn die sagen, du hast es nicht geschafft, du bist der Verlierer. Aber Gottes Wort sagt, du bist der Kopf und nicht das Ende. Praise the Lord. Halleluja. Then you now have to labor to believe what Jesus said and not what parents are saying. Deswegen musst du dann kämpfen und dich bemühen zu glauben, dass Gottes Wort wahrhaftig ist und alles andere eine Lüge. You see, you now have to labor to believe and trust the true word of God. Du musst darum kämpfen, die Wahrheit zu glauben. That said, you have come unto me, all you that labor. Die sagt, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig beladen seid. Give me those problems. Gib mir diese Because those problems did not come for you to solve. Diese Probleme kamen nicht, damit ihr sie löst. No flesh can solve any problem. Kein Fleisch kann Probleme lösen. It's only Christ. Nur Jesus Christus. All. Hat alle Probleme he is not gelöst. Going to solve them, but he has solved them. Er wird sie nicht lösen, sondern er hat sie schon gelöst. Amen. Amen. God is not going to solve them, but Gott he has wird solved sie nicht them. Lösen, sondern er hat sie schon gelöst. Praise the Lord. Halleluja. Verse 7 again, rest in the Lord. And wait patiently for him. Fret not yourself because of him who prospered in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Entzünde dich nicht über den, dessen Wege gelingen, über den Mann, der arglistig übt. You see, he is not talking about those that steal, that kill. Es geht nicht um die Diebe oder die Mörder. You know, but what we read here is as if he's talking about this. What do we call sinners? Wenn wir hier arglistig hören, denken wir, es geht um die Leute, die Sünder sind auf dieser Welt. He's talking about whoever rejects Jesus. Es geht um jeden, der Jesus Christus verweigert. He's always talking about whoever ignore Christ. Jesus Christus ignoriert. Those are the people he's talking about. Das sind die Leute, über die er spricht. They might be so good. Vielleicht sind sie von außen gut. Praise the Lord. Halleluja. The flesh family profited nothing. Aber die fleischliche Familie nützt nichts. You know, Jesus focused on the spirit and not on the flesh. Jesus hat sich auf den Geist fokussiert und nicht auf das Fleisch. The spirit should be our focus. Der Geist, das sollte unser Fokus sein. And not the flesh. Und nicht das Fleisch. A lot of you know God's children today, their focus is so much of the flesh. Wir Kinder Gottes, unser Fokus ist auf dem Fleisch. And not of the spirit. Und nicht auf dem Geist. And that's why they are up and down. Deswegen leben wir immer im Hoch und Tief. You see, today they are rejoicing, tomorrow they are not rejoicing. Freuen wir uns und morgen nicht. If your focus is of the spirit, wenn dein Fokus vom Geist ist, your joy remains permanent. Wird deine Freude auch beständig bleiben. But if your focus is on the flesh, aber ein Fokus, wenn er auf dem Fleisch liegt. You know, if the news right now is good, wenn die Nachricht jetzt gut ist, wait for tomorrow, warte bis morgen, bis eine neue Nachricht kommt. If what you see, your five senses, is what control you, deine fünf Sinne dich kontrollieren, das deine Freude bestimmt. You are like a time bomb. Bist wie eine Zeitbombe. But if you allow the truth, the gospel of Christ. Wenn du zulässt, ist die that Wahrheit, is the spirit. Evangelium von Christus, was Geist ist. To be what control you. Wenn das die Sache ist, die dich kontrolliert. That your focus is on. Worauf dein Fokus liegt. You see, everything may be saying no, but your focus is in Christ. Alles sagt nein, aber dein Fokus liegt auf Christus. Who is the liar? Wer ist dann der Lügner? The people or Christ. Die Menschen oder Christus? Jesus is never a liar. Aber Jesus ist kein Lügner. You know, Hebrews 6. Hebräer 6. Hebrews 6 that said God, it is impossible for God to be. Es ist unmöglich. For God to lie. Für Gott zu lügen. He said it is impossible. Es ist unmöglich für Gott zu lügen. Luke 8. Let us go to Luke 8. Lukas 8. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Look it. Amen. Amen. Are we there, please? Here Jesus is telling us that is of that our that is it is spirit that should be our focus and not the flesh. Sie sagt uns, hier ist, dass unser Fokus auf dem Geist liegen soll, nicht auf dem Fleisch. Look at it from verse 19. We were here on Sunday. Lukas 8, Vers 19. We are here today again. Amen. Amen. They came to him, his mother and his brethren, and could not come at him for the prayers. Verse 20. And it was told him by certain which said, your mother and your brethren stand without, desiring to see you. You know, today we respect our mother, our father. Heute respektieren wir Mutter und Vater. We respect our, you see, brothers and sisters. Wir respektieren unsere Geschwister. In the flesh. Im Fleisch. You see, the same mother, the same father. Here Jesus is separating the family. Aber hier trennt Jesus die Familie. You know, the mother and the family, the brethren, they came to look for him. Seine Familie hat nach ihm gesucht. Then Jesus said unto them, and he answered and said unto them, my mother and my brethren are these which hear the word of God and do it. Praise the Lord. Halleluja. Er aber antwortete und sprach zu ihm, meine Mutter, meine Brüder sind die, welche, die das Wort hören und es tun. He's telling you, it is the spirit that quickeneth. That the flesh profits nothing. Der Geist, der lebendig macht, das Fleisch nutzt nichts. He's telling you, my focus is of the spirit. Mein Fokus ist auf dem Geist, nicht auf dem Fleischischen. He's telling you, it is the spirit that is of the victory, but the flesh is of defeat. Der Geist ist der Erfolg und das Fleisch ist der Verlust. You know, if we can't be like this. Wenn wir so denken können. That we not see the flesh. Dass wir nicht das Fleisch sehen. Den Geist sehen. You know, the mother and the brethren, it took them time before they could find him. Es hat seiner Mutter und seinen Brüdern viel Zeit gekostet, wahrscheinlich dahin zu kommen. You know, in the world we even value that and say, oh, you have been looking for us for this. Und in der Welt, wenn wir das wertschätzen und sagen, ihr habt so lange nach mir gesucht, es tut mir leid, dass ich euch Sorgen bereite. Don't allow the pity of this world steal Jesus away from aber lass nicht zu, dass das Mitleid dieser Welt, die Jesus Christus wegnimmt. You see, because she is my mother. Weil sie meine Mutter. Because she is my brother. Weil sie because she is my father. Weil sie mein Vater. You see, he's not. You see, once you are now a child of wenn God. Du ein Kind Gottes bist. The word of God is your mother and your father. Ist Gottes Wort Vater und Mutter für dich. It is no longer about the flesh family. Es geht nicht um die fleischliche Familie. It is now the true family. Das ist jetzt die wahre Familie. That is Christ's family. Die Familie von Jesus Christus. You know, I talked today, I mentioned something on Sunday, that I love my family so much. Ich habe am Sonntag dass ich meine natürliche Familie so sehr liebe. And before, when I was just young like you. Und als ich noch so in eurem Alter war. You see, anything coming to them when they are sick. Wenn meine Geschwister krank waren. Especially my mother's children. Besonders die Kinder von meiner Mutter. I prefer to be sick than they are sick. Mir war es lieber, dass ich krank bin, als dass sie krank sind. If they are sick, I always tell God, why don't you give me the sickness instead of them to be sick? Krank sind, habe ich immer Gott gefragt, bitte gib mir doch diese Krankheit und verschone sie. I was so much afraid of death. Ich hatte Angst vor dem Tod. That they should not die. Ich wollte nicht, dass sie sterben. I said, God, if they, instead of them to die, let me die. Dass ich lieber sterben soll, anstatt sie. Especially my brother Moses. Besonders mein Bruder Mose. He was so sick. Er war ständig krank. Always sick. I am the senior. And he was so sick, I can see my mother so worried. This sickness, I would say, why, God, why don't you give it to me so that this child will rest? Ich habe mir immer gedacht, Vater oder Gott, wieso gibst du mir nicht diese Krankheit, damit mein Bruder verschont wird und endlich Frieden hat? I thank God that Jesus has taken all problems away from us. Aber ich danke Gott, dass Jesus Christus alle Probleme von uns he genommen is hat. Our solution. Er ist unsere Lösung. He has solved all for us. Er hat alles gelöst für uns. You see, then I thought I even loved him. Damals dachte ich, dass ich sie liebe. It was out of flesh. Aber es war fleischlich. I did not. You know, if I am even sick, they are too, they will be bothered. Denn wenn ich krank bin, werden sie auch besorgt. But I don't want to feel any pain. You understand? Aber ich will den Schmerz nicht fühlen. To see them sick. Sie krank zu sehen. But now, I love them. I love them in the natural way. Damals habe ich sie auf natürliche Weise geliebt. But now I love them through the word. Aber jetzt liebe ich sie durch Gottes Wort. You see, it's no longer the flesh. Es ist nicht mehr das Fleisch. But now the spirit. Aber der Geist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. I still love them. Ich liebe sie. But the love of Christ. Aber mit der Liebe von Jesus Christus. You see, he said, "All not my anything but love." Schulde niemanden was außer Liebe. You see, what the meaning of that? You have to understand it very well. Du sollst das verstehen. Because it is not compromising. Das heißt nicht Kompromisse eingehen. With your parents, mit deinen Eltern, mit Freunden. It is on them anything but loving them. Nichts außer sie zu lieben. It is not the love of this world. Nicht die Liebe dieser Welt. But the love of God. What kind Gottes, of love? Gottes Liebe. And what kind of love always tell them the true gospel of Christ. Liebe sagt ihnen immer die Wahrheit. You see, what kind of love? Gottes you Liebe. See, no matter it might be painful weil to them. Schmerzhaft für they may not. Like it. Vielleicht gefällt ihnen die Wahrheit nicht. What you are telling them, das, was du ihnen sagst. You are acting in love. Und du handelst in Liebe. You are giving them what you are owing them. Du gibst ihnen das, was that is the love of du ihnen schuldest. Das ist die Liebe Gottes. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Let us go to John 7. Johannes 7. You know, here we have just read here where Jesus said, those that obey the word of God, they are my mother, they are my brethren. Ich habe gelesen, dass die den Willen Gottes tun, sind meiner Familie. Those that their focus is in the spirit. Die ihren Fokus auf den Geist haben. Those in Christ. Die in Christus sind. They are my mother, they are my das father. Ist meine Familie. And here in John 7, look at John 7. Johannes 7. Look at the flesh family. Ich schaue die Fleischfamilie an. From verse 1 to 8. 1 bis 8. He said, after these things, Jesus walked in Galilee. For he would not walk in Jericho, because the Jews sought to kill him. Verse 2. Now the Jews' feast of tabernacle was at hand. Verse 3. His brethren therefore said unto him, the natural brethren. The natürlichen Brüder. You see, the natural brothers and sisters. Deine natürlichen Geschwister. The flesh brothers and sisters. Die fleischlichen Geschwister. The flesh family. Die fleischliche Familie. You see, his brethren therefore said unto him. The same brethren that we are looking for him. Die gleichen Brüder, die eben noch nach ihm gesucht haben. That look for him that Jesus talked about. Zu denen Jesus eben gesprochen hat. In Luke 8, 19 to 21. In Lukas 8. His brethren therefore said unto him, depart hence, and go into Judea, that your disciple may also may see you the work that thou doest. Go and show yourself up. Geh und zeig dich doch. Go on, you need the whole world to look at you. Du willst dich doch der ganzen Welt zeigen. They thought Jesus is like them. Sie dachten, Jesus ist wie sie. Jesus is not for a show off. Aber Jesus ist nicht da, um Leute zu belustigen oder Leute zu unterhalten. You know, when he rose up from the dead, als er von den Toten auferstanden he did not show himself to the world, hat er sich der Welt nicht gezeigt, to his disciples, aber nur seinen Jüngern. You know, today, if we can do something like that, we show ourselves to the world. Heute, wenn wir sowas tun können, werden wir uns der ganzen Welt zeigen. But the channel that we come, you see, we want to show ourselves. Wir werden später sehen. But Jesus, his focus was not of the flesh. Aber Jesus hatte seinen Fokus nicht auf dem Fleisch. It was only of the spirit. Es war vom Geist. He's not that. To show the world that I am victorious. Es ging nicht darum, der Welt zu zeigen, dass ich es bin, dass ich erfolgreich bin. You see, Jesus did not need to show the world. Jesus muss es der Welt nicht beweisen. He was a king. Er war schon ein he König. Is a king. Er ist schon König. He was born a king. Er wurde als König geboren. And no man made him a king. Und niemand hat ihn zum König ernannt. So no matter what they do, they cannot remake him a king. That he is no longer a king. Deswegen kann ihn auch niemand vom Thron stoßen. So, You are also. Und genauso sind wir Kinder Gottes. You see, no matter what the world say, egal was die Welt sagt or do, oder tut, or what friends or parents oder was whoever, Freunde oder wer auch immer you sagt, see, what matters is, where is your focus? Das, was zählt, ist, wo ist dein Fokus? You know the Jairus. Zum Beispiel Jairus. You see, as he was going, you know, Jesus was going to heal Jairus' daughter. Jesus wollte die Tochter von Jairus heilen. And they could see that the child was already dead. Man konnte sehen, dass das Kind schon tot war. And you know, they told Jesus no need to. They told Jairus no need to bother the master. Your daughter is already dead. Und sie haben Jairus gesagt, dass du brauchst Jesus nicht mehr nerven oder nicht mehr stören oder nicht mehr bitten oder anfühlen, weil deine Tochter ist schon tot. Es ist erst zu spät. But Jesus said, believe only. Aber Jesus hat gesagt, glaubt einfach. You believe. Du glaub he einfach. Did not say they should believe. Er hat nicht gesagt, dass die ganze Meute glauben soll, sondern nur er, dieser Vater soll glauben. Because it is not what they see. Weil es geht nicht um das, was it's sie what sehen. Did you see. Sondern was siehst du? You know, your result can even be fake. Deine Ergebnisse können miserabel sein. But what is not what the teacher sees. Aber es geht nicht um das, was der Lehrer what your parents sieht. See. Und seine Eltern it is sehen. What did you see. Dann was siehst du? Are you seeing the promises of God? Siehst du die Versprechen von Gott? Praise the Lord. Halleluja. You know, it is not good result or bad result. Es geht nicht um das gute Ergebnis oder das schlechte Ergebnis. It is the true word of es geht God. Um das wahrhaftige Wort Gottes. That is our life. Das ist unser Leben. That is everything for us. Was alles ist für uns. You know, that is why we don't lose and be crying. Deswegen verlieren wir nicht und sind am Boden zerstört. That's why we don't, you know, suddenly, you know, when something bad comes, we don't and be weeping. Wenn was Schlechtes kommt, wir sind. We rejoice in all. Wir sind nicht am Trauern bis zum Tod, sondern wir freuen uns in allem. You know why? Wieso? Because Philippians 4. Weil and so many other places say rejoice. Hier lesen wir, dass wir uns ständig freuen sollen. He said rejoice always. Wir sollen uns ständig freuen. In everything. In allem. And not when you pass alone. Nicht nur, wenn wir bestehen. And not, you know, he said we will when you fail, rejoice. Auch wenn wir versagen, sollen wir uns freuen. We will rejoice even more when you fail. Freuen sogar mehr, wenn you know what Satan will be crying. Weil der Teufel am Boden ist. He said it what happened. You know, I wanted to make my son or my or this child cry, but now it is. He's just rejoicing. Denn der Teufel wollte dich am Boden zerstört sehen. Er wollte dich in Trauer sehen. Aber was ist passiert? Du bist nicht in seine Falle eingetappt. What happened that he's just rejoicing? Deshalb freut sich instead of weeping, anstatt zu weinen, instead of regretting, anstatt zu bereuen. I thought I have touched his source. Ich dachte, ich habe seine Quelle angegriffen. Nobody can touch Jesus. Aber niemand kann Jesus angreifen. Jesus is my source. Jesus ist meine Quelle. My result is my source. Meine Ergebnisse. Your job is not my source. That's why once they couldn't go you. Arbeitsplatz ist nicht meine Quelle, denn wenn ich gekündigt werde. You know, as a child of God, you have to just jump up and kiss them. Freue ich mich. Kiss the chef. I say thank you. Wenn ich in die Luft springe und einem Kuss geben und sagen danke. Say thank you. Danke. Because Jesus can never condemn you. Weil Jesus wird mich niemals kündigen. And your source is not your job. Und meine Quelle ist nicht dieser Arbeitsplatz, sondern Jesus Christus ist mein Arbeitsplatz. Und er ist meine Quelle und er ist unantastbar. Praise the Lord. Halleluja. Let us understand the true gospel of Christ. Lass uns das wahrhaftige Evangelium von Jesus Christus verstehen. Amen. Amen. Verse 3 again. His brethren therefore said unto him, depart hence and go into Judea, that your disciple may also may see the works that thou doest. Go and show off. That's what you always do. Geh und zeig dich doch darauf. Das suchst du doch. Well, prove yourself to them. Beweis, you want them to admire you. Du willst doch, dass du bewundert wirst. You know, can you remember the story of David? Kannst du dich an die Geschichte von David erinnern? You know, when he saw Goliath. Als er Goliath sah. You know, when they were talking about Goliath. Als and he Goliath saw Goliath, he said, who is this man? Und David gefragt hat, wer ist dieser Mann? And as he was talking, you know, the senior brother. Und sein älterer Bruder. Said, what are you doing here? Sagt, was tust du hier? David said, what have I done again? Und David hat gesagt, was habe ich schon wieder getan? He turned immediately. Er hat sich gedreht. Because he will not allow anything to distract him. Er hat sich weggedreht, weil er nicht zulässt, dass ihn irgendetwas ablenkt. He said, who is this uncircumcised Philistine? Hat sich wiederholt und gesagt, wer ist dieser unbeschnittene Philister? Now we come and defy the army of God. Der die Armee Gottes verlästern will. Praise the Lord. Halleluja. The brothers and sisters in the flesh. Brüder und Schwestern im Fleisch. Parents in the flesh. Eltern im Fleisch. Don't allow them to talk you out. Lass nicht zu, dass sie dir Dinge ausreden. It is not what they know, it's what Jesus talks about. Es geht nicht um das, was sie wissen, sondern das, was Jesus Christus sagt. It is not what they know, what they have experienced. You know, a lot have experienced a lot. Und viele haben schon viel erfahren. They will be quoting themselves to you. Sie zitieren sich selbst. I don't want to know about you. Aber ich will nichts über dich wissen. I want to know about Christ. Ich will über Jesus Christus praise etwas wissen. The Lord. Halleluja. I don't want to know about the mistake you have made. Ich will nicht über deine Fehler irgendwas that wissen. I want to know about Christ. Ich will über Jesus Christus etwas wissen. Amen. Amen. Verse 4. But there is no man that doeth anything in secret, and he himself seeketh to be known openly. If thou do these things, show yourself to the world. Imagine what your brothers, the brethren, they are saying to him. Very painful. Es ist schmerzhaft, was seine Brüder zu ihm sagen. But those so close to you never to believe you. Wenn Menschen, die dir so nah sind, dir nicht glauben. Aber ich danke Gott für Jesus Christus. That his focus was on, not on the flesh, dass sein Fokus nicht auf dem Fleisch war, sondern auf dem Geist. You know, if your focus is not of the flesh, wenn dein Fokus nicht auf dem Geist ist, not of the spirit, wenn dein Fokus nicht auf dem Geist ist, things will talk you out. Wenn Dinge dir Sachen ausreden. You see, family, those family, the flesh family will talk die Familie, you die Fleischfamilie wird dich hindern, wird dir im Weg stehen, wird dir Dinge ausreden. Deine Mitarbeiter, die im Fleiß sind, werden dir Dinge ausreden. They will make fun of you. Sie werden sich über dich lustig machen. They will make jest of you. You know, they made fun of Jesus. Sie hat sich über Jesus lustig gemacht. When he said the child was not dead, but als er gesagt hat, dass das Kind am Leben ist und nicht tot ist, sondern einfach nur schläft. They said they laugh him to scorn. Sie haben ihn ausgelacht. They laugh at him. Sie haben ihn ausgelacht. So don't be surprised. Deswegen wundere dich nicht. You know, when you are in the spirit world, you are talking the spirit. Wenn du in der geistlichen Welt bist und geistig sprichst, werden Leute dich auslachen, werden dich verspotten, weil sie das nicht verstehen können. Sie können da nicht mithalten. Verse 5. For neither did his brethren believe in him. Praise the Lord. Halleluja. You see, can you see that? His brother never believed. Seine Brüder glaubten nicht an ihn. Are we surprised if people are not believing in Und wir wundern uns, wenn Leute nicht an uns glauben. You see, they are not trusting, they don't believe. Wenn sie uns nicht vertrauen. You see, sometimes you don't even believe yourself. Und manchmal glaubst du dir selbst noch nicht mal. You see, because you are not feeling Jesus, you cannot feel Jesus, you don't believe Jesus. Weil du Jesus nicht fühlen kannst, du kannst Jesus nur an Jesus glauben. You cannot feel the spirit. Du kannst den Geist nicht fühlen. You believe. Du musst glauben. Praise the Lord. Halleluja. You see, the spirit world does not go by feeling. Die geistliche Welt ist nicht von Gefühlen geleitet. I don't need to feel things. Ich muss nichts fühlen. I just need to believe. Ich muss glauben. Praise the Lord. Halleluja. Then Jesus said unto them, my time is not yet come, but your time is always ready. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer bereit. Jesus hatte seinen Fokus immer auf dem Geist und nicht auf dem Fleisch. The world, verse 7, the world cannot hate you, but me it hated because I testify of it, that the world's thereof are evil. You know, we don't condemn people. Wir verurteilen Menschen nicht. We tell people the truth. Wir sagen ihnen die Wahrheit. It is not condemnation. Es ist nicht Verurteilung. It is telling them the truth. Es ist ihnen die Wahrheit sagen. You see, it's not. We don't go with condemnation, condemning people, condemning them. Wir verurteilen Menschen nicht. We don't tell them, come to Jesus. Wir sagen ihnen, komm zu Jesus. Allow Jesus to be your focus. Lass zu, dass Jesus dein Fokus ist. Then verse 8, go ye up unto this feast. I go not up yet unto this feast, for my time is not yet full come. Praise the Lord. Hallelujah. The flesh believed not in him. Das Fleisch hat nicht an ihn geglaubt. You know, the flesh will never believe Jesus. Das Fleisch wird niemals an Jesus glauben. Your mother in flesh will never believe. Deine Mutter im Fleisch wird dir the spirit world. Wird die geistliche Welt nicht wird nicht daran glauben. You know why so many times I'm speaking to people. Oft spreche ich mit Menschen. They find it difficult to understand. Und ihnen fällt es schwer zu glauben. I don't bother myself so much. Aber ich mache mir darüber keine Gedanken. You know, I'm not the one that to convince them. Denn ich bin nicht derjenige, der sie überzeugen muss. The Holy Spirit is to convince. Der Heilige Geist überzeugt. Your job is to tell. Meine Aufgabe ist es, die Wahrheit zu sagen. Wenn sie es verstehen oder nicht, das ist nicht deine Sache. You see, what you tell them, das, was du ihnen sagst, is what you have. Ist das, was du hast. You don't tell them what you don't have. Du gibst ihnen nicht das, was du nicht besitzt. You don't tell them what they want. Du gibst ihnen nicht das, was sie wollen. You tell them what you du sagst have. Ihnen das, was du you besitzt. Have the true gospel du besitzt of God. Das Evangelium, das Wahrheit. You see, they might understand it, they might not understand. That entweder is verstehen business. Sie es oder nicht, aber das interessiert dich nicht. Your business is tell them deine Aufgabe, deine Sache ist es, das Wort the zu verkündigen. Holy Spirit der Heilige help Geist them to understand wird ihnen helfen, es zu verstehen. Praise the Lord. Halleluja. If you tell them lies, wenn du ihnen Lügen erzählst, you see the flesh, Fleisch, you see according to the system of this gemäß world. Dem System dieser what Welt they love to hear. Und das, was sie lieben. The Holy Spirit, we cannot use those things. Der Heilige Geist kann diese Dinge nicht benutzen, um sie zu nehmen, um sie zu verändern, to help them, um ihnen zu helfen. Halleluja. The new life Christ gave us is the life of the Spirit. Das neue Leben, was uns Jesus gegeben hat, ist ein geistliches and Leben the life of the flesh. Und kein fleischliches Leben. Praise the Lord. Halleluja. And he came to show us. Und er kam uns zu zeigen, wie wir hier auf der Erde leben. Wie wir hier auf der Erde leben. Amen. Amen. Let us go back to Genesis 25. 1. Mose 25. Genesis 25. Praise the Lord. Halleluja. I will want us to read from here to the end, if possible. Praise the Lord. Hallelujah. Genesis. Let us read from 21. Esa Mose from I know 20. We have been here, but let me see. Maybe we'll cut it short. Let us read from and we'll be coming back again from 29. 1. Mose 25, Vers 29. Jenny, help us to read 29 to 32. 29 bis 32. And Sazen will help us to read 33 and 34. 33 und 34. Ich lese von wo? 29. Bis 32. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war erschöpft. Und Esau sprach zu Jakob: Lass mich von dem roten Gericht da hinunterschlingen, denn ich bin erschöpft. Da ergab man ihm den Namen Edom. Da sprach Jakob, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Und Esau sprach zu Jakob, siehe, ich muss doch sterben, was soll mir das Erstgeburtsrecht? Jakob sprach, beschwöre mir heute. Und er schwor ihm und verkaufte vor dem Jakob sein Erstgeburtsrecht. Da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeborenenrecht. Praise the Lord. Halleluja. You see, this family was a family divided. Diese Familie war eine gespaltene Familie. There was a big problem here. War ein großes Problem. Jesus said, a divided family cannot stand. Jesus sagt, eine gespaltene Familie kann nicht standhaft bleiben. Kann nicht bestehen. Amen. Amen. Both in the natural and in the spirit. Ob fleischlich, ob natürlich oder im geistlichen. You see, the divided family cannot stand. Eine getrennte Familie sides. Kann nicht standhaft bleiben. Verse 29. And Jacob sowed pottage, And Esau came from the field, and he was faint. And Esau said to Jacob, "Feed me, I pray thee, with that same red pottage, for I am faint." Therefore was his name called Edom. Verse 30-31. And Jacob said, "Sell me this day your birthright." Praise the Lord. Hallelujah. You know, birthright. Das Erstgeburt. It's not. Recht. It doesn't rain here in Europe. Hier in Europa ist das nicht so bekannt. Aber in Afrika ist das sehr wichtig. Der Erstgeborene. The firstborn of the family. Der Erstgeborene in der Familie. You know, everything of the father now belongs to him. Alles, was dem Vater gehört, gehört fast ihm. Und er ist, wenn der Vater stirbt, dafür verantwortlich. Now, when a man marries, you see, wenn ein Mann heiratet, and if it is a polygamy, has many wives. Wenn dieser Mann zum Beispiel mehrere Frauen hat. And you see, they will want to have the first son, the wives. They will all, that is their plan, their will to have a son for this man, because especially if the man is so wealthy. Diese Frauen wollen alle den erstgeborenen Sohn diesem Mann schenken, besonders wenn dieser Mann reich ist. You see, because birthright matters a lot. Weil das Erstgeburtsrecht sehr wichtig ist. You know, this family here. Familie the hier. The birthright. Das Geburtsrecht matters for Jacob so much. Bei Jakob sehr wichtig. You see, and that is why you see he was in the flesh. Und deswegen war er im Fleisch. Sell me your birthright. Und hat gesagt, verkaufe mir dein Erstgeburtsrecht. So that I give you food. Damit ich dir Essen gebe. Oh my God. You know, if you are in the flesh, wenn du im Fleisch bist, you can do anything. Bist du zu allem in der Lage. He was in the flesh. Er war im Fleisch hier. And Esau himself could not stand the hunger. He was also in the flesh. Und Esau war auch im Fleisch und konnte diesen Hunger nicht ertragen. And verse 31. And Jacob said, "Sell me this day your birthright." The Lord told me that it is no longer birthright, it is Christ's right. Aber der Herr hat mir gesagt, es ist nicht mehr das Erstgeburtenrecht, sondern es ist das Recht von Christus. It is Christ's right. Das Christusrecht. If this family, it was all about, you know, it was just about them, me. Diese Familie ging es um das Selbst. There was a heavy flesh here. Hier war das Fleisch sehr groß. In den Eltern, und auch bei den Kindern, aber heute sehen wir das auch überall. There might even be the home, might even be called what the world called Christian home today. Das Haus ist vielleicht ein sogenanntes christliches Zuhause. I was born in a Christian family. Ich war auch in einem sogenannten christlichen Zuhause. What the world called a Christian family. Bin ich aufgewachsen. Das, was die Welt ein christliches Zuhause nennt. Aber da war keine Wahrheit. Praise the Lord. Hallelujah. And Jacob said, okay, in verse 32, and Esau said, "Behold, I am at the point of to die. And what profit shall this birthright do to me?" The body is speaking. Sein Körper spricht. Sein Körper hat sehr stark zu ihm gesprochen. You see, we have to speak to our body and not our body. Aber wir müssen zu unserem Körper zurücksprechen und nicht unser Körper zu uns. Our body is to obey us. Unser Körper muss uns gehorchen und nicht umgekehrt. And that is the reason, one of the reasons we fast. Das ist einer der Gründe, weshalb wir fasten. We don't fast to get anything from God. Wir fasten nicht, um etwas von Gott zu verdienen. We fast. To speak to our body. Weil wir fasten, um zu unserem Körper zu sprechen. So that our body can hear us. Damit unser Körper uns hört. You tell your body when to eat, when du to drink, Körper when to what to do, and not your body wann du isst, wann du trinkst life. Und nicht, dass dein Körper dein Leben the kontrolliert. Dass dein Magen, dein Körper, dein Leben kontrolliert. You see, you think fasting is not about I fast so that I'm blessed. Ich faste nicht, damit ich gesegnet bin. Ephesians 3 said we are already blessed. Denn Gottes Wort, Epheser sagt, wir sind schon gesegnet. Praise the Lord. Halleluja. I don't fast to get anything from God. Ich faste nicht, um etwas von Gott zu verdienen, sondern ich habe schon alles empfangen. What I now do is just Ich bedanke mich beim Herrn. Und so zeigt sich alles vom Geist in das Physische. Halleluja. And Jacob said, swear to me this day. And he swore unto him. And he sold his birthright unto Jacob. Then Jacob gave Esau bread and pottage of lentils. And he did eat and drank and rose up and went his way. Thus Esau despised his birthright. Praise the Lord. Hallelujah. The natural birthright. Das natürliche Geburtsrecht. Today it is Christ's right. Aber heute ist das Recht von Christus. It's not about I am the firstborn. Es geht nicht mehr darum, dass ich das älteste Kind bin oder das jüngste Kind. You know, even there, this time. Selbst damals. He could be supposed not to be the firstborn. Or the last born. Hätte es nicht um den ersten oder den letzten gehen müssen sollen. If you can remember the story of David. Wenn wir uns an die Geschichte von David erinnern. He was not the first. Er war nicht der erste. He was made a king. Er wurde zum König ernannt. He was the youngest. Er war der jüngste. You know, Samuel wanted to choose the senior, you see? Samuel wollte sich für den ältesten Sohn entscheiden, weil David noch nicht mal gerade zur Auswahl stand. Er war noch nicht mal anwesend als Samuel da war, um einen König zu ernennen. But God said, don't look at the continent. Aber Gott hat zu ihm gesagt, schau nicht auf sein Äußeres. Don't let your five senses judge for you. Lass nicht zu, dass deine fünf Sinne für dich bestimmen. I see the spirit, denn ich sehe das Herz, ich sehe den Geist und nicht das Fleisch. Praise the Lord. Halleluja. He was chosen just a little boy. Er wurde ausgewählt, obwohl er but kein Kind war. Und seine Eltern wurden übersprungen. Denn es ist das Recht von Christus, nicht das Recht des Erstgeborenen. Esau und Jakob haben im Fleisch gehandelt. And so also is their mother. If you go, maybe later we might go there. You see, in Genesis 27. Genauso auch ihre Mutter. You can see that we are all in the flesh. In 1. Mose 27 lesen wir, dass sie alle einfach im Fleisch and the waren. Family, they were not fighting one another. Die Familie hat sich dann gegenseitig bekämpft. The family divided can never stand. Ja, eine getrennte, eine gespaltene Familie kann nicht standhaft sein. They will have different agenda. Sie werden unterschiedliche Vorhaben haben. Without Christ, our agenda will be different. Denn ohne Jesus Christus werden wir nicht das gleiche Ziel haben. Remember the message on Sunday. A family, when the Bible talks about family, it's not talking about the natural family. Wenn die Bibel über Familie spricht, geht es nicht um die natürliche Familie. It's talking about Christ's family. Es geht um die Familie von Christus. And you see, the ministry divided can never stand. Eine Gemeinde, die gespalten ist, kann nicht standhaft bleiben. The reason he said, don't forsake the assembly of believers. Sag er, wir sollen die Treffen der Gläubigen nicht versäumen. You know, for God, for Satan to destroy you, you have to first of all separate you from God's children. Der Teufel zerstört dich, nehme dich endlich erstmal von den Kindern Gottes weg entfernen. Because he knows they love you. Denn er weiß, dass sie he dich knows lieben, they are praying for you. Dass sie für dich beten. He knows they are always there for you. Dass sie für dich da sind. He knows once he take you away from them, und er weiß, dass wenn er dich dort weglockt, hat er genug Platz, um zu töten, zu stehlen und zu zerstören. A family divided can never stand. Eine gespaltene Familie kann nicht standhaft bleiben. Wir haben verschiedene Ziele und Motive. Without Christ, our agenda will be different. Ohne Jesus Christus werden wir nicht die gleichen Ziele und Motive haben. Praise the Lord. Halleluja. Our agenda should be Christ. Aber unser Ziel und Motiv sollte it Christus is sein. Only Christ that can unite denn nur the family. Jesus Christus kann die Familie vereinen. Even the natural family. Selbst die natürliche Familie. You see, it is only Christ. Allow your focus to be Christ. Dass du dein Fokus auf Christus legst. Don't be afraid of any division. Hab keine Angst vor Spaltung. Understand, please. Jesus said, I did not come to bring peace. Denn Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern ein Schwert. Don't be afraid of any division. Hab keine Angst vor Spaltung. Allow Christ to be your focus. Lass zu, dass Christus dein Fokus ist. A Again, Esau and Jacob acted like their parents. Esau und Jakob haben so wie ihre Eltern gehandelt. They acted in the flesh. Sie haben im Fleisch gehandelt. And not in the spirit. Und nicht im Geist. Well, we can go there now. Let us go to Genesis 27. 1. Mose. Let us go there. So quickly. 27. Let's go there. Genesis 27, from verse 1. Vers 1. Mercy, I will be reading, and you will not be reading because of time. I want us to go a little bit further today. And it came to pass that when Isaac was old, are we there, please? And his eyes were dim, so that he could not see. You see, the natural eyes, Isaac's natural eyes could not see well. Isaacs natürliche Augen konnten nicht richtig sehen. He was old. Er war alt. You know, old age should not mean, does not mean your eyes should be dim. Aber Alter sollte nicht bedeuten, dass man dann irgendwann blind werden muss. You know, children today, their eyes are dim. People's eyes are dim. Denn auch junge Leute haben schlechte Augen. You see, here he was old and his eyes were dim, so that he could not see. He called Esau, his eldest son, and said unto him, my son. And he said unto him, behold, here I am. And he said, behold now, I am old. I know not the day of my death. Verse 3. Now therefore take, I pray thee, thy weapon and quiver and thy bow, and go out to the field and take me some venison. Abato, can you help us to read 4 and 5? Vers 4 und 5. Und bereite mir ein schmackhaftes Essen, wie ich es gerne habe, und bringe es mir herein, dass ich es esse, damit meine Seele dich segne, bevor ich sterbe. Rebekka aber hörte zu, als Isaac diese Worte zu seinem Sohn Esau sagte, und Esau ging aufs Feld, um ein Wildbret zu jagen und es heimzubringen. Praise the Lord. Halleluja. You can see that this family is so divided. Diese Familie war so gespalten. The father believed maybe he will soon die. Der Vater glaubt, dass er bald sterben wird. He called his senior son. Er hat seinen älteren Sohn geholt. Come and prepare me Komm a meal. Und mach mir nochmal ein Gericht, mein Because Lieblingsgericht. He was planning to bless him. Weil er vorhat, ihn zu segnen. How will you plan to bless just your son? One. Aber wieso willst du nur einen Sohn segnen? And why don't you call both together? Wieso rufst du nicht beide zusammen her? And tell them that you want to bless them. Und sagst ihnen, dass du sie segnen möchtest, Praise beide. Praise the Lord. Halleluja. You can see that it was so divided. Verse 4. And make me savory meat, such as I love, and bring it to me, that I may eat, that my soul may bless thee. Before I die. That you don't have one son, you have two sons. Aber du hast nicht nur einen Sohn, du hast zwei Söhne. In Christ, we are all equal. In Christus sind wir alle gleich. We love all children the same wir way. Lieben alle Kinder gleich. I don't love Mercy more than I love Jenny. Ich liebe nicht Mercy mehr, als ich Jenny liebe. I love Mercy exactly the way I love Jenny. Ich liebe Mercy genauso, wie ich Jenny liebe. And I love Jenny the way I love Mercy. Und ich liebe Jenny so, wie ich Mercy Why? Liebe. Wieso? Because of the Christ in Wegen them. Jesus Christus in ihm. You see, it is no longer, this is my son, this is my daughter, it is no longer the flesh. Es geht nicht mehr um das Fleisch. It is not the spirit, sondern den Geist. Praise the Lord. Halleluja. You know, if your focus is not in Christ, wenn dein Fokus nicht auf Christus liegt, you will be in the flesh. Wirst du im Fleisch sein. Amen. Amen. Verse 5. And Rebekah heard when Isaac spake to Esau, his son. And Esau went to the field to hunt for venison and to bring it. Verse 6. And Rebekah spake unto Jacob, her son, the one she loved. Ha, ha, ha. Different agenda. Father and a mother have Vater a different Mutter agenda. Haben unterschiedliche Ziele. Husband and wife have a different agenda. Ehemann und Ehefrau haben unterschiedliche Parents Ziele. And children have a different Eltern agenda. Und Kinder haben unterschiedliche Ziele. In the church you see a different agenda. In der Kirche gibt es unterschiedliche Ziele. And Rebecca speak unto Jacob, her son, saying, Behold, I heard your father speak unto Esau, your brother, saying, Bring me venison, and make me savory meat, that I may eat, and bless thee before the Lord, before my death. Now, therefore, my son, obey my voice, according to that which I commanded. Go now to the flock, and fetch me from hence 2 good kids of the goat, and I will make them savory meat for thy father, such as he loved. And thou shalt bring it to the father, that he may eat, and that he may bless thee before his death. You know, is Esau not this woman's son? Ist Esau nicht? That's the question. Oh my God! You know, what you love, because we bring problem to you. Das, was du liebst, wird dir zum Verhängnis. She loved Jacob. Sie hat Jakob geliebt. The father loved Esau. Und der Vater hat Esau geliebt. You see, the love of this world will bring division. Welt wird Spaltung, tödliche Spaltung in die Familie bringen. The love of this world. Die Liebe dieser Welt. The love of this world, we love some and hate the other. We love some and more than the other. It may not even hate the other, but love some more than the other. Die Liebe dieser Welt wird einige mehr lieben als andere. But the love of God. Aber die Liebe Gottes. Because it's Christ. Weil es um Jesus Christus geht. It's Christ. Because it's Christ. Weil es Christus gibt. Praise the Lord. Hallelujah. It's the same here and there. Es ist gleich hier und dort. Because it's all about Christ. Weil es um Christus geht. That's why I love my daughter now, Nini, you see. Deswegen it's not because Tochter. I which is my in-law. What do you call it? Mother-in-law. Okay, daughter-in-law. Praise the Lord. You see, because of this Jesus in her. So wegen Jesus Christus. That remains forever. Der für immer und ewig bleibt. You see, that Jesus, what I see, Jesus, I don't even know, I have to remind myself she's my daughter-in-law. Ich muss mich daran erinnern, dass sie meine Schwiegertochter ist. All I know about her is that she's a child of God. Alles, was ich über sie weiß, dass sie ein Kind Gottes ist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Verse 11. And Jacob said to Rebecca, his mother, Behold, Esau, my brother, is a hairy man, and I am a smooth man. My father, peradventure, will feel me, and I shall seem to him as a deceiver, and I shall bring a curse upon me, and not a blessing. You know, these people, they think they are dealing with man. Diese Leute denken, dass sie Menschen hintergehen. Your neighbor is not man, but God. Aber dein Nächster ist nicht der Mensch, sondern Your Gott. Neighbor is not man, but der Nächster ist nicht der Mensch, sondern Christus. He's talking about the father. Er spricht über seinen Vater. You see, you know, David said, I have sinned against God. David hat gesagt, ich habe gegen Gott gesündigt. You know, when David sinned against Uriah, als David gegen Uriah he gesündigt took Uriah's hat, wife, er hat seine Frau and killed Uriah. Genommen, mit ihr geschlafen und ihn getötet. He sinned against Uriah according to the system of this world. Nach dem System dieser Welt, nach dem Gerichtsurteil dieser Welt hat But er gegen Uriah gesündigt und ihn auf dem Gewissen. Aber er hat gesagt, ich habe gegen Gott gesündigt. Und Gott hat gesagt, du hast mich hintergangen. You despise me. Du hast mich hintergangen. And David said, I have sinned against God. Und David hat gesagt, ich habe gegen Gott gesündigt. Your neighbor, if you can sin. Your neighbor as Christ. Wenn du erkennst, dass dein Nächster Christus ist, dann wirst du nicht gegen Menschen sündigen. Praise the Lord. Halleluja. Your neighbor is not man, is not woman. Dein Nächster ist nicht der Mensch, nicht Mann oder Frau, sondern Christus. And that's how you are going to love them. Und so wirst du auch Menschen lieben. And that's how you can love them if you so kannst du sie lieben, auch wenn sie dich hassen. Praise the Lord. Halleluja. You see, because you don't, you know, if even they are not born again. Dass man sie nicht wiedergeboren wird. You don't see them. You see them as Christ. Du siehst sie. See your neighbor as Christ. Deine Nachbarn als Christus. That is how you can forgive them. Und so kannst du ihnen vergeben. Because you will not put yourself in the position that how you have offended God. Weil du wirst darüber nachsinnen, dass ich habe Gott so oft hintergangen, aber dennoch hat er mir vergeben. You see? And now this person. Und jetzt because of Jesus. Kann ich dieser Person wegen Jesus aufgeben. No matter what he's doing to egal me, was dieser Mensch mir antut, I still love him or ich liebe diese Person. Why? Because of Jesus. Wegen Jesus Christus. Because my neighbor is Christ. Weil mein Nächster Jesus Christus ist. Praise the Lord. Halleluja. It's Christ that I think, it's Christ the reason why I am behaving this way to them. Christus ist der Grund, weshalb ich mich so verhalte. Amen. Amen. Verse 13. And his mother said unto him, upon me be your cause, my son. Only obey my voice and fetch me them. You see, just the same as I was always when I was young like you. You see, when how I was always wanting the love I believe I have for my brothers and sisters, that instead of them to be sick, I am sick. Here, the same the mother is doing here. He said, the cause that will come to you, let it come upon me. Die Mutter spricht das, lass der Fluch, der auf dir lasten wird, falls es herauskommt, auf mir lasten. Aber es ist diese falsche Liebe. The love of this world. Die Liebe dieser Welt. You know that what you are doing is so wrong. Du weißt, dass das, was du tust, falsch ist. You are the mother of these two children. Du bist die Mutter dieser zwei Kinder. Why should you prefer one to the other? Wieso bevorzugst du einen? Why should you love one and despise other? Wieso liebst du einen und verachtest den anderen? The love of this world, that is the system. Die Liebe dieser Welt ist das System. You see, you choose the one you love. Du entscheidest, wen du liebst. No, in the Christ world, Christ chooses the one you love. Sondern, aber das ist falsch. Im Königreich Gottes entscheidet Jesus Christus, wen du liebst. You see, in the natural world, you choose who you love. In der natürlichen Welt entscheidest du, wen du liebst. When you do good to you, you love them. Wenn man dir Gutes tut, du liebst du diese Menschen. Aber wenn man dir Schlechtes antut, hast du diese Menschen. But in the Christ world, Christ chooses who you love. Aber im Königreich Gottes entscheidet Christus. Love them, but hate evil. Denn Jesus Christus sagt, liebe sie, aber hasse das no Böse. Matter how they hate you, egal love wie sehr sie dich hassen, liebe sie. That hate evil. Aber hasse das Böse. He chooses for you. Denn er entscheidet für dich. And not you choosing for yourself. Und nicht du für dich selbst. But the love of this world is what man chooses it. Die Liebe dieser Welt, die, da entscheidet der Mensch. Verse 14. 14. And he went and fetched and brought them to his mother. And his mother made the meal, such as his father loved. And Rebecca took goodly raiment of her elder sons, Esau, which were with her in the house, and put them upon Jacob, her younger son. You see how the flesh, how the length the flesh can go. Seht, wie weit das Fleisch gehen kann. Look at the length the flesh can go. Wie weit das Fleisch gehen kann. The flesh is the greatest enemy to man. Und das Fleisch ist der größte Feind des Menschen. Was ist mit Jesus Christus? Das praise ist die Frage. The Lord. Halleluja. Let your you be Christ. Das selbst soll Jesus Christus sein. Let your ish be Christ. Das selbst soll Jesus Christus sein. I'm no longer ish, but Christ. Nicht mehr ich, sondern Jesus Christus. Amen. Amen. Verse 16. Vers 16. And she poured the skin of the kid of the goat upon his hands and upon the smooth of his neck, disguising him. You see? Praise the Lord. Hallelujah. Verse 17. And she gave the food and the bread which she had prepared into the hand of her son Jacob. And he came unto his father and said, my father. And he said, here I am. Who art thou, my son? And Jacob said unto him, unto his father, I am Esau. The power of the flesh. Die Kraft vom Fleisch. There are a lot of things to learn here. How the flesh, the length the flesh can go. Hier lernen wir so vieles über das Fleisch, the über die flesh can go. Über die Gnadenlosigkeit des Fleisches. And us here is also telling us the power of a blessing. Es sagt uns aber auch viel über die Kraft des Segens. That once you bless, you know, here segnest. They believe that once he that Isaac pronounced blessing, it's a done deal. Sie haben geglaubt, dass wenn Isaac diesen Segen ausspricht, dann ist es besiegelt, es ist vorbei. They believe it. Look at the land they are going to have it. Deswegen wollten sie diesen Segen um jeden Preis. The power of prayer. Das, die Kraft des Gebets. The power of a blessing. Die Kraft eines Segens. And Jacob said unto his father, I am Esau, your firstborn. It's a lie. I have done according as thou bidest me. Arise, I pray thee, sit and eat of my venison, that thy soul may bless me. Verse 20. And Isaac said unto his son, how is it that thou hast found it so quickly? Papa, can you help us to read verse 20? And the headman of Gerar did strive with Isaac's headman, saying, the water is ours. And he called the name of the well Isaac. Where are you? Genesis 27. Unto his son, how is it that thou hast found it so quickly, my son? And he said, because the Lord thy God brought it to me. Can you see that? A big lie. Eine große Lüge. Using the name of the Lord to lie. Den Namen des Herrn nutzt, um zu lügen. Praise the Lord. Halleluja. And Isaac said unto his son, how is it that thou hast found it so quickly, my son? And he said, because the Lord your God has brought it to me. And Isaac said unto Jacob, come near, I pray thee, that I may feel thee. You know, here Isaac is walking by flesh. Isaac wandelt nach dem Fleisch. Er arbeitet im Fleisch. If Isaac was in the spirit, wenn Isaac im Geist gewesen wäre, if no amount of this, even this cannot see. Just wenn er blind ist, kann er dennoch sehen. We see in the spirit. Wir sehen im Geist und nicht im Fleisch. Which we have to learn how to see more in the spirit than in the flesh. Im Geist mehr zu sehen als im Fleisch. You know, people sometimes they tell me things. Denn manchmal erzählen mir Leute Dinge. Immediately I'm leaving there. Und wenn ich da weggehe, sagt mir der Herr, dass das, was sie gesagt haben, ist eine Lüge. Und er offenbart mir, was wirklich dahinter steckt. He just telling me something else. So many times, even myself, Mercy and myself, and when we are talking, and we talk about some people and what happened, and she... I just tell them, she will be saying, this is what happened. I say, no, this is what the Lord said. At that particular time, sometimes she don't even understand. But later, she will now know. She now, everything will now come out that it's exactly what the Lord said. Manchmal rede ich mit meiner Tochter über Leute, über Menschen, und sie erzählt mir, was diese Menschen gesagt haben, was sie für Gründe genannt haben, und ich sage ihr dann, das stimmt nicht, dass dieser Grund ist nicht richtig, und manchmal versteht sie das nicht, weil sie denkt, hä, aber diese Menschen haben doch das gesagt, das kann doch keine Lüge gewesen sein, aber der Heilige Geist überführt mich dann und sie und erzählt uns dann, dass das, was diese Menschen erzählt haben, eine Lüge war. Praise the Lord. Halleluja. And those people will, from the later, you know, their inner mind will not come out that this is the true thing. Und später offenbart sich wirklich, dass diese Menschen gelogen haben. And Isaac 21 said unto Jacob, come near, I pray thee, that I feel thee, my son, whither thou be my very son Esau, or not. How many sons do you have? Wie viele Söhne hast du? Just two. Zwei. Praise the Lord. Jenny, can you help us to read 22 and 23? Und Jakob trat zu seinem Vater Isaac. Und als er ihn betastete, hatte, sprach er, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Aber er kannte ihn nicht, denn seine Hände waren rau, wie die Hände seines Bruders Esau. Und so segnete er ihn. Amen. You see these guys? Is it the, so heavy. so viel Täuschung. That he could not know. Was er es nicht erkannt hat. Verse 24. And he said, art thou my very son Esau? And he said, I am. And he said, bring it near to me, and I will eat of my son's food, that my soul may bless thee. And he brought it near to him, and he did eat. Praise the Lord. Hallelujah. And he brought him wine, and he drank. Okay. Isaac said unto him, come near now and kiss me, my son. And he came near and kissed him. And he smelled the smell of his raiment and blessed him and said, see the smell of my son is as. You see how the natural can lie. Wie das natürliche lügen kann. How the five senses cannot see. Wie die fünf Sinne verblendet sind. How the five senses is so blind. Wie blind die fünf Sinne sind. And the Lord, and you can see here that Isaac blessed Jacob at the end. Und Isaac hat Jakob fälschlicherweise gesegnet. And later, then the brother came. Und später kam dann der Bruder, der wirkliche Bruder. Verse 30. And it came to pass, as soon as Esau had made an end of blessing Jacob, and Jacob was yet scarce gone out from the presence of Isaac, his father, and Esau, his brother, came in from his hunting. The blessing. Do we believe in blessing today? Glauben wir daran, Kinder zu segnen. People don't even value it. Leute schätzen das heute nicht mehr. Don't tell somebody you want to bless you just in, what is that? Sag einem, dass du ihn segnen wirst, und dann sagen sie ja. Then look at these people, how they can see blessing. You know, parents blessing their children. Aber hier, diese Menschen haben erkannt, dass dieser Segen von Gott so was Wichtiges ist und etwas ist, worüber sie sogar über Leichen bereit sind zu gehen. Almost all the time, when Messi and myself were praying, I always put my hand on her head and bless and bless and bless her. Wenn ich mit meiner Tochter gemeinsam bete, dann lege ich immer meine Hand auf ihren Kopf und segne sie. You see, I informed my sister in America, I said, always put your hand on the children and bless them. Und ich habe das meiner Schwester auch gesagt, dass sie das auch tun soll. Dass sie before they go to school, just put your hand and bless them. Leg deine Hand auf ihren Kopf und segne sie. You see, your parents, they are to bless their children. Eltern sollten ihre Kinder segnen. Because they are your blessing. Weil sie dein Segen sind. And children, they are even to bless their parents. Und Kinder sollten auch ihre Eltern segnen. You see, pray for them. Bete pray für sie. Bete für deine Eltern. They need your help. They sie brauchen deine Hilfe. Sie brauchen deine Gebete. Praise the Lord. Halleluja. You know, it's not complaining to God about them. Es ist nicht sich. Du sollst dich nicht im Gebet über deine Eltern beschweren. He's not even to bless. You know, we bless God. Wir segnen Gott. How do we bless God? We don't say God, I pray you see food to eat. Wir beten. That's, you know. Wir segnen Gott nicht, indem wir sagen, Gott, ich hoffe, dass du heute genug zu essen hast. Aber wie segnen wir Gott? I pray you will not sin. Oder ich bete, dass du nicht in Sünde fällst. What do you call blessing? Was nennst du Segen? Say thank you to God. He say bless you. You are blessing him. Bei Gott für diese Person bedanken. Damit segnest du diese Person. I say Father, thank you. Vater, ich danke dir für diesen Menschen. Ich danke dir für diesen Menschen, den du mir geschenkt I know hast you als have Tochter oder Mutter. Denn ich weiß, dass du diesen Menschen I know verändert she's hast. Your child. She's your ich weiß, dass she's dieser Mensch dein Kind ist. I know you will never allow her to be dass du nicht zulässt, dass dieser Mensch zugrunde geht. You see, that alone, you see, he's not complaining to God about them. Du sollst dich nicht bei Gott über sie beschweren. You know, my mother have done this again. Du weißt, meine Mutter ist so und so und so. You know, some people just spend hours to complain, but little time to say amen. Einige Leute, stundenlang beschweren sie sich im Gebet über Menschen. Und die letzten 10 Sekunden sagen sie Amen und Danke. No matter how bad they may be. Aber egal wie schlecht sie sind, instead of complaining, anstatt dich zu beschweren. The little, even that they are alive are taught to still listen to you. Dass sie sogar thank God for that. Das Kleine, dass sie wenigstens am Leben sind, um deine Stimme zu hören. Vielleicht nicht zu glauben oder zu verstehen, aber wenigstens zu hören. Danke Gott dafür. He wants you to love them. Denn Gott will, dass du sie liebst. You know, God loves you when you were a sinner. Denn Gott hat dich geliebt, als du ein Sünder warst. He did not love you because you are so good. Er hat dich nicht geliebt, weil du so gut bist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And verse 31. 31. And he also made the food, meal, and brought it unto his father, and said unto his father, let my father arise and eat of his son's venison, that your soul may bless me. Verse 32. And Isaac his father said unto him, who art thou? And he said, I am your son, the firstborn Esau. And Isaac trembled very exceedingly. You can see how flesh destroy. Nicht wie das Fleisch still zerstört, stehen, problem und Probleme in die Familie bringen kann. Wir waren alle im Fleisch. And Isaac trembled very exceedingly and said, who, where is he that hath taken venison and brought it to me? And I have eaten of all before thou comest and have blessed him, yea, and he shall be blessed. Because whatever I speak, so wenn ich spreche, whatever come out of my mouth, was aus meinem Mund kommt, is a blessing, ist ein Segen. And it can never go without being accomplished. Und ich kann es nicht mehr zurücknehmen. Praise the Lord. Halleluja. That's who you are, who we are today. Das sind wir, du und ich heute. We are to believe. You know, prayer is not for fun, please. Wir beten nicht aus Spaß. I hardly pray for people. Ich bete nicht oft. Especially für if I'm praying alone, I pray for people. Wenn ich alleine bete, bete ich für die Menschen. You know, some people, anywhere they go, they just pray for people. They just they go to people's house, they just are praying without. Es gibt Leute, die beten einfach ständig. Sie gehen in das Haus von jemandem, sind eingeladen, fangen direkt an zu beten vor der Haustür. Und sowas mache ich nicht. I don't want my prayer to be in vain. Weil ich nicht will, dass meine Gebete I pray for a purpose. Umsonst waren, sondern sie sollen einen Zweck erfüllen. You know, a prayer is not natural, it is spiritual. Das Gebet ist nicht natürlich, sondern geistlich. You know what prayer is. Wir sollten wissen, was Gebet bedeutet. Prayer means you are going to the spirit world and bringing what is in the spirit world into the natural world. Gebet heißt, du das, was im Geistlichen ist, ins Physische bringst. And that's why you don't go in your name, you go in Jesus' name. Gehst du nicht in deinem Namen. Jesus' name is spirit. Denn Jesus' Name ist Geist. If you go in your name, you cannot get anywhere. Wenn du in deinem Namen gehst, wirst du. And that's why I say, whatever you ask in my name, because my name is spirit. Sondern alles, was du in seinem Namen bittest, wirst du empfangen, weil sein Name Geist ist. Praise the Lord. Halleluja. You see, you go in Jesus' name. Du bist im Namen von Jesus. Nur der Name von Jesus kann dich in die geistliche Welt bringen. The natural name can take you, der natürliche Name kann dich nirgendwo hinführen. You are only flesh. Denn du bist nur Fleisch. And that's why once you are now a child of God, wenn du ein Kind Gottes bist, you have a change of name. Hast du einen neuen Namen. That name is Jesus. Dieser neue Name ist Jesus. Praise the Lord. Halleluja. And that's why I won't bother them in the world. Don't allow it to bother you. Deswegen lass nicht zu, dass das, was den Menschen auf dieser Welt Sorgen bereitet, auch dir Sorgen bereitet. Because you have the power and the authority to deal, to operate in the two worlds. Weil du hast Kraft und Autorität, hier zu leben und in der geistlichen Welt zu leben. In the natural world. In der natürlichen Welt. And in the spiritual und in der geistlichen Welt. You see, what you don't like, you change it. You are not going to, you cannot blame God for anything. Was dir nicht gefällt, du hast die Verantwortung, das zu verändern, weil du kannst Gott nicht mehr schuldig sprechen für das, was hier passiert. He has given you the power, denn er hat dir die Kraft und Autorität gegeben, to go into the spiritual world, um zu binden und zu lösen, um die geistliche Welt zu gehen und das Äußerliche zu verändern. Spend time with the Holy Spirit. Verbringe Zeit mit dem Heiligen Geist. Spend time with the Holy Spirit. But under grace, aber in der Gnade, aber nicht in dem Gesetz und nicht im Fleisch. It's not what you do, but what he did for you. Es geht nicht um das, was du tust, sondern das, was er, Jesus Christus, für dich getan hat. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Verse 33. And Isaac trembled very exceedingly and said, who, where he... Where is he that hath taken venison and brought it me? And have eaten of all before thou comest. And bless him. Yea, and he shall be blessed. Verse 34. And when Esau heard these words, of his father, he cried with a great and exceeding bitter cry. He cried bitterly. Er hat bitterlich geweint. And said unto his father, bless me, even me also, oh my father. You see the division in the family. Sieht die Spaltung in der Familie. You see how the bitterness and die Bitterkeit, anger, die Wut, the die Trauer the family can be. In der Familie. Because the flesh is controlling the family. Weil das Fleisch die Familie kontrolliert. Allow your focus to be in the spirit. Lass zu, dass dein Fokus auf dem Geist. Allow Jesus to be your focus. Lass zu, dass Jesus dein Fokus ist. He flies the motive, the reason you are doing whatever you are doing. He might bring division, but the division of peace. Vielleicht bringt es Spaltung, aber die Spaltung des Friedens. He might bring division. That is, they might not even understand you or even go against you. Vielleicht verstehen sie dich nicht und werden gegen dich angehen und werden dich hassen. Denn das ist Spaltung. But the division is the division of victory. Aber die Spaltung ist die Spaltung des Sieges. Because it's a matter of time. Was eine Frage der Zeit that you reveal to them. Die Wahrheit, die du noch gewahrt hast, them der Heilige Geist wird es nutzen, um sie zurück zu dir zu führen. You know, people left, a lot left me when I came to Jesus. Viele Leute haben mich verlassen, als ich zu Jesus Christus kam. You know, we never give anything to Jesus and lose. Aber wir geben, übergeben Jesus Christus nichts und verlieren dabei. Said, whatever you give me, was immer wir geben, hundertfältig kommt es zurück. Whatever it is, you was see, es auch ist, hundertfältig kommt es zurück. You see, doesn't want to take anything from you, your mother, your father, your friends. Nehmen, er ist kein Dieb. Oh, yeah, no, he's not a thief. That he wants to change them to not become will his. Dinge verändern, his damit es sein eigenes ist. So that he can give it to you. Damit es dir zurückgeben just kann. Just like his changes the rod of Moses. So wie den Stab von Mose verändert hat zum Stab Gottes. It was a natural rod. Es war ein natürlicher but Stab. Later this rod, when it was changed to the rod, when it was changed to the rod of God, it could not divide sea. Aber als dieser Stab dann verändert worden ist, dann konnte er das Meer teilen. Praise the Lord. Halleluja. He doesn't want to take them away from er will sie von, er will sie dir nicht wegnehmen. Give everything to Christ. Übergebe Jesus Christus alles. Stop struggling them. Taking them. Want to fight for them in the natural. The flesh profited nothing. Hör auf für sie zu kämpfen im Fleisch. Stop loving Fleisch them in the natural way. Hör auf sie im Fleisch zu lieben, das bringt nichts. The flesh profited nothing. Verse 35, and he said, your brother came with subtlety and had taken away your blessing. And he said, verse 36, he's not he rightly named Jacob, for he hath supplicated me these two times. He took away my birthright. Oh, my God. And behold, now he hath taken away my blessing. And he said, hast thou not reserved a blessing for me? And Isaac answered and said unto Esau, behold, I have made him thy Lord, and all his brethren have I given to him for a servant, and with corn and wine have I sustained him. And what shall I do now unto thee? My son, you know the call, the calling of God is not, there is no repentance. Once he blesses you, wenn er dich segnet, he doesn't take it. Nimmt er dir das nicht mehr weg? That's another message entirely. Das ist eine ganz andere Botschaft. Once the Lord blesses wenn der Herr dich segnet, once the anointing, you see, you know, before this time, the anointing was always coming and going. Vorher kam die Salbung, sie ging. But now, aber jetzt. It comes and remains. Sie kommt und sie bleibt. Except when you renounce God. Sei wenn du Gott verweigerst. When you renounce God. Wenn du Gott verweigerst. When you say God is no longer my God. Wenn du sagst Gott ist nicht mehr mein Christ Gott. Is no longer Christus my God. Ist nicht mehr mein Gott. When you now renounce him. Wenn du Gott wieder you sagst. Know, for you to be able to renounce God, you have to now know the real truth. It's not when you are still a baby. A baby cannot renounce God. Who understand? Aber du kannst Gott nur wieder sagen, wenn du reif bist in Christus, nicht wenn du noch ein Säugling bist in Christus. It's like this word. You know, a baby, a child, if a child goes and says, I will not live with my family, the government will take that child back. And because a child does not know what is wrong or right. Wenn you see, kind they will bring that child. You have to live with your father and your mother as there's a certain age that you are supposed to be there. But if you are now adult, you say you want to go, you have the right to go. Wenn ein Kind von zu Hause wegläuft, was minderjährig ist, wird das Amt das Kind zurückbringen und sagen, du hast kein Recht zu entscheiden, wo du zu wohnen hast oder nicht. Solange keine Misshandlung oder sonstiges da ist, hast du kein Recht zu gehen. Aber wenn du volljährig bist, dann hast du das Recht zu gehen. That is how it is in the kingdom of God. Und so ist es im Königreich Gottes. Wenn du reif bist, you see that you now know. You now really, you now know, you know, you are being, you are now hearing God's voice. Wenn du Gottes Stimme hörst, you are so matured in the kingdom. Wenn du reif bist im Königreich Gottes. And when you now renounce God, wenn du Gott dann wieder sagst, you crucify Jesus the second time. Kreuzigst du Jesus zum and zweiten Mal. And you cannot come back. Und du kannst nicht mehr zurückkommen. That is how you know how to know that you are not even mature. If you are still willing to come back, you know you are not even mature. Und wenn du you bereit understand? Bist, wieder zurückzukommen, dann warst du auch gar nicht wirklich vorher reif, um zu gehen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 38. And Esau said unto his father, hast thou but one blessing, my father? Bless me, even me also, O my father. And Esau lifted up his voice and wept. And Isaac his father answered and said unto him, behold, thy dwelling shall be fatness of the earth and of the dew of heaven from above. This, you know, God of Abraham, Isaac, and Jacob. God Abrahams, Isaacs, and Jacobs. You know, God does not have anybody perfect to go through. Gott hat niemanden, der vollkommen ist, durch den wirken look kann. At some, look at the people. Schau dir die Menschen an, durch die gewirkt hat. That is being attached to his name. Die mit seinem Namen verbunden sind. So, the apostle verse 14. 40. Von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder dienen. Es wird aber geschehen, wenn du dich befreien kannst, wirst du sein Joch von seinem Hals reißen, You know, the blessing just poured on one person. Er hat den ganzen Segen auf eine Person geschüttet und die andere Person geht leer aus. Then verse 41. And Esau hated Jacob. You can see the enemy. How flesh can bring hatred into the family. Und Esau hat Jakob dann gehasst. He said Esau hated Jacob. Er hat ihn because gehasst of the blessing. Wegen dem Segen. Wherewith his father blessed him. And Esau said in his heart, these days of mourning of my father are at hand. Then will I slay my brother Jacob. You can see what flesh is today. Sieht, was das Fleisch ist heute. Yeah. What it was then and was what es damals war und was today. Es heute immer noch ist. Flesh is still so dead. Das Fleisch ist immer noch tödlich. Learn to be in the spirit. Lern im Geist zu sein. To be in the spirit when you see Jesus. Im Geist zu sein, indem du that Jesus allein is the siehst. Motive you are doing whatever you are doing. Dass Jesus der Grund ist, weshalb du Dinge tust und nicht tust. Rebecca and Isaac, they acted on what they love. Rebekka und Isaac haben nach dem gehandelt, was sie you lieben. See, each one, they love different people. That sie haben unterschiedlich they have chosen whom sie haben they love, whom to love. Entschieden, wen sie lieben und wen sie weniger lieben. And they both acted on what they love. Und sie haben nach dem gehandelt, was sie lieben. You see, Rebecca's agenda was different from Isaac's agenda. Rebekka hatte andere Pläne und Ziele als ihr Mann. Wife agenda again. Wife agenda different from a husband agenda. Die Ehefrau hat andere Pläne und Ziele als der Ehemann. Just as God's children agenda different from their father's agenda, from God's agenda. Genauso wie Kinder Gottes andere Ziele und Pläne haben als Gott. You know God has a plan for you. Gott hat einen Plan für dich. You see, don't allow your plan to be different from aber lass nicht zu, dass dein Plan anders ist als seiner. Amen. He have a purpose for you. Er hat einen Zweck für dich. Don't allow his purpose to be different from lass nicht zu, dass dieser Zweck anders ist als seiner. God's children agenda different from God's agenda. Kinder Gottes haben andere Ziele und Pläne als Gott. Our agenda different from God's agenda. Our father's agenda different from our agenda. Die Ziele und Pläne unseres Vaters sind nicht unsere und unsere Pläne und Ziele sind nicht seine. Like he said in Isaiah 55 verse 8. Wie in Isaiah 58 steht. Vers gesagt. Isaiah 55, Vers 8. Amen. Jesaja 55, Vers 8. Isaiah 55, Vers 8. Isaiah 55, verse 8. He said, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. Allow his ways and his thoughts to be your ways and your thoughts. Lass zu, dass deine Gedanken und Wege seine Gedankenwege don't sind. Have another agenda, hab nicht andere Ziele und Pläne. If you have another agenda, you are wrestling against Wenn du andere Pläne hast, dann kämpfst du gegen ihn. Allow him to be everything for you. Lass zu, dass Jesus alles ist für dich. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. We will stop here today. On Sunday we will continue with that. Amen. Amen. Amen.